Episode 14. Das lebensnotwendige Vitamin für Veganer. Vitamin B12. Willkommen zum Vegan Curl Podcast. Jeden Tag eine Folge über Fitness, Gesundheit, vegane Ernährung und Lifestyle. Der Podcast, der dir zeigt, wie du deinen Traumkörper, optimale Gesundheit und alle anderen Ziele mit einer 100% veganen Ernährung erreichst. Guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Folge vom Vegan Curl Podcast. Mein Name ist Niklas von www.vegancurl.de und diese Folge ist wirklich extrem wichtig. Jeder Veganer sollte diese Folge gehört haben. Bevor ich anfange, falls ihr jede Woche ein neues Muskelaufbau- und Fettabbaurezept haben möchtet, dann geht unter www.vegancurl.de und abonniert den Newsletter, wo ich euch jede Woche, wie gesagt, ein Fettabbau- und ein Muskelaufbaurezept zuschicken werde. Das heutige Thema ist Vitamin B12, auch Cobalamin genannt, was für jeden Veganer ein essentielles Vitamin ist, was er auch supplementieren sollte. Warum? Das werdet ihr am Ende verstehen. Aber erst einmal zu mir. Ich selbst hatte vor einem Jahr einen Vitamin B12-Mangel. Warum? Weil als ich vor 2 Jahren vegan geworden bin, habe ich wirklich alles falsch gemacht. Ich habe extrem viel abgenommen, in Klammern BMI von 16,5, aber das ist ein anderes Thema. Aber eine Sache von den vielen Fehlern, die ich gemacht habe, ist, dass ich vor 2 Jahren mich gar nicht ums Vitamin B12 gekümmert habe. Ich wusste nicht einmal, was dieses Vitamin ist und was seine Aufgaben sind. Ich war also vor 2 Jahren, als ich vegan geworden bin, danach war ich die ganze Zeit müde und träge und konnte mich kaum konzentrieren. Dann bin ich vor einem Jahr zum Arzt gegangen und habe einen Bluttest gemacht. Und was hat sich herausgestellt? Ich hatte sehr niedrige Vitamin B12-Werte. Und ich weiß noch genau, am gleichen Tag bin ich noch in einen DM-Shop gegangen und habe mir Vitamin B12-Supplemente gekauft und dachte dann ist die Sache jetzt ja gegessen. Außerdem habe ich danach, weil ich auch noch andere Mangelerscheinungen hatte, sehr stark mit dem Thema vegane Ernährung befasst. Ich habe im Internet tausende Foren und Internetseiten durchsucht, ich war bei Ernährungswissenschaftlern und ich habe sehr viele Bücher gelesen. Nebenbei habe ich das ganze Wissen über die vegane Ernährung, was ich euch über den Podcast auch vermitteln werde, vor einem Jahr mir angeeignet. Das ist jetzt kein Scherz. Ich habe innerhalb von einem Jahr mindestens 20 Bücher aus Amerika und Deutschland und sogar Bücher, für die eigentlich erst für das Studium gedacht sind, gelesen. Und jetzt nach 2 Jahren veganer Ernährung bin ich wirklich in Topform und möchte euch mit diesem Podcast erzählen, wie man mit veganer Ernährung alle seine Ziele erreichen kann und dass jeder machen kann, egal wie alt du bist. Ich werde euch natürlich nicht die ganze Wissenschaft von den Büchern erklären, weil das jetzt vielleicht wahrscheinlich etwas zu kompliziert für euch ist, aber falls sich einer auch für die Wissenschaft und die komplexen biochemischen Prozesse im menschlichen Körper interessieren, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter www.vegancurl.de. Dann werde ich dir alle 20 Bücher und noch andere gute Quellen zeigen, die ich gelesen habe, damit ich das heutige Wissen habe. Vielleicht mache ich auch ein paar Podcasts darüber, mal gucken. Aber jetzt erstmal zum Thema wieder. Ich habe mir dann für 5 Euro irgend so ein billig Vitamin B12 Präparat bei DM gekauft und habe das für einen Monat supplementiert. Nach einem Monat habe ich wieder einen Bluttest gemacht und die Blutwerte waren genau wie vor einem Monat. Es hat sich nichts an meinen Vitamin B12-Werten verändert. Und warum das so war, das erfährst du am Ende vom Podcast. Also bleib dran. Jetzt möchte ich dir erstmal das Hintergrundwissen erklären, also die Funktion von Vitamin B12, dann in welchen Lebensmitteln das enthalten ist und was du machen sollst, damit du als Veganer keinen Vitamin B12-Mangel hast. Erstmal zur Funktion. Also Vitamin B12 ist für den Aufbau und die Bildung von roten Blutkörperchen zuständig, für den Eiweißstoffwechsel, für das Funktionieren des Nervensystems und es trägt zur Regeneration der Schleimhäute bei und unterstützt das Zellwachstum bzw. Zellteilung. So viel dazu. So, nun, wo ist heutzutage Vitamin B12 drin? Also in welchen Lebensmitteln ist Vitamin B12? Vitamin B12 ist nur in tierischen Lebensmitteln, vor allem im Eigelb, in Organen wie die Leber und in Milchprodukten. Vitamin B12 wird von Bakterien und Mikroorganismen bei Tieren im Darm und bei Pflanzen in der Erde hergestellt. Durch die heutige Hygienevorschriften und Standards werden alle Bakterien, die das Vitamin B12 herstellen, abgetötet. Und auch in der Landwirtschaft sind die Böden ausgelaugt und haben viel weniger Minerale und Vitamine. Deswegen sind wir heutzutage auch auf die Supplementierung von Vitamin B12 angewiesen. Früher hat man auch die Erde mit etwas Gemüse gegessen und hat das Gemüse nicht 20 Minuten unter Wasser gehalten und noch aufgewärmt und sonst noch was alles damit gemacht, damit wirklich jedes kleine Mikroorganismus abstirbt. Und es gab sehr viel mineralhaltigere Böden. Deswegen waren früher sogar Veganer nicht vom Vitamin B12-Mangel betroffen. Und übrigens, es haben nicht nur Veganer Vitamin B12-Mangel, weil in unserer heutigen Gesellschaft so viel die Hygienestandards eben so hoch sind, haben auch Allesesser und Vegetarier dieses Problem. Aber bei Veganern ist es eben extrem, weil sie eben gar keine tierischen Produkte aufnehmen. Nun zum Supplementieren und zurück auf meine Geschichte. Als ich mir bei DM dieses billige Präparat gekauft habe, war es Cyanocobalamin von Vitamin B12. Nämlich Vitamin B12 gibt es in zwei Formen, was ich erst später herausgefunden habe. Cyanocobalamin ist zwar sehr billig in der Herstellung, aber kann vom Körper schlecht bis gar nicht aufgenommen werden. Als sich nach einem Monat meine Vitamin B12-Blutwerte immer noch nicht verbessert haben, habe ich im Internet eben herausgefunden, dass es zwei Arten gibt und dass das Methylcobalamin die andere Art von Vitamin B12 die Art ist, die der Körper am besten aufnehmen kann und verarbeiten kann. Daraufhin bin ich in die Apotheke gegangen und habe nach einem Vitamin B12 gefragt, weil ich habe gedacht, ja, die Apotheke, die muss das ja wissen. Der Apotheker ist ja der Spezialist für Supplemente. Ich habe mir gedacht, dass ja in DM, die wollen ja nur Geld machen. In der Apotheke wird das komplett anders sein. Also habe ich diesen Apotheker nach Methylcobalamin gefragt und das ist kein Witz, er hatte keine Ahnung, was Methylcobalamin ist. Geschweige denn, dass es die einzige Form von Vitamin B12 ist, die der Körper aufnehmen kann. Ich war auch noch in drei anderen Apotheken und alle Apotheker haben noch nicht einmal von der Existenz von Methylcobalamin gewusst und hatten das auch nicht im Sortiment. Da bin ich ins Internet gegangen, aber siehe da, im Internet steht auf allen Foren und anderen Seiten, dass Methylcobalamin die einzige Form von Vitamin B12 ist, die der Körper aufnehmen kann. Und überall auf Internetseiten konnte man das auch bestellen, nur nicht in der Apotheke, weil das wahrscheinlich viel zu teuer zum Herstellen ist. Also ihr solltet als Veganer und auch als Nicht-Veganer und Vegetarier Vitamin B12 supplementieren. Die Dosis von Vitamin B12 sollte am allerbesten 1000 bis 2000 Mikrogramm sein. Und täglich solltet ihr eine Tablette nehmen, also 1000 bis 2000 Mikrogramm pro Tag zu euch nehmen, am allerbesten morgens. Dafür empfehle ich euch den Delta Stars Shop, den ich unten in der Beschreibung habe ich einen Link dazu. Ich möchte euch jetzt aber wirklich nichts andrehen, ihr müsst das nicht unter diesem Shop kaufen. Nur bei Delta Stars gibt es 100% naturbelassene Supplemente und ich kann euch versprechen, dass dort keine künstlichen Chemikalien drin sind. Ihr könnt es natürlich auch in einem anderen Online-Shop kaufen. Die Hauptsache ist, dass ihr euch als Veganer dieses Supplement kauft und vor allem als Methylcobalamin. Wie sich genau das schreibt und wo ihr das finden könnt, tue ich auch noch unten in die Beschreibung. Und falls ihr euch noch mehr darüber interessieren wollt, habe ich auch einen Artikel über diese Folge und über das Vitamin B12. Da geht einfach auf www.vegancurl.de/Episode 14. Das werde ich auch noch in der Beschreibung verlinken. Und nochmals, ihr müsst es nicht bei Delta Stars kaufen. Nur, ich gebe zu, ich bin ganz ehrlich, wenn ihr dieses Supplement über Delta Stars kauft, bekomme ich eine bestimmte Provision und das unterstützt mich eben auch, weitere Folgen drehen zu können. Und ich gebe euch jetzt auch Informationen raus, die extrem wichtig für euch sind. Also sowas nennt man eine Win-Win-Situation. Ich würde mich freuen, wenn ihr es über Delta Stars kaufen könnt, müsst ihr aber nicht, nämlich wie schon gesagt, das Allerwichtigste ist, dass ihr euch es kauft. Das hier war jetzt ein wirklich sehr wichtiger Podcast. Falls du irgendetwas nicht verstanden hast, dann hört euch nochmal den Podcast an oder lest euch ganz sorgfältig den Artikel, wie gesagt, unter www.veganköl.de/Episode 14 durch. Gut, das war's jetzt von dieser Folge. Falls ihr mein Newsletter noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte unter www.veganköl.de. Dort ist auf der rechten Seite ein Banner, wo ihr einfach eure E-Mail-Adresse eingeben müsst und dann nur auf Abonnieren klicken müsst. Das war's von mir, euer Niklas. Man sieht sich. Peace. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war's vom Vegan Curl Podcast. Für weitere Informationen und Fragen gehe auf www.vegancurl.de. Falls dir der Podcast gefallen hat, hinterlass mir bitte eine Bewertung auf iTunes. Helf mir dabei, die gesunde Nachricht zu verbreiten und für alle zugänglich zu machen. Und bis zur nächsten Folge vom Vegan Curl Podcast.